Anke Lewicke über Che Revolution, den ersten Teil des Che Guevara-Filmes von Steven Soderbergh, der am Donnerstag in unseren Kinos anläuft. Der Publizist und Historiker Gerd Köhnen hat sich immer wieder mit der Geschichte des Kommunismus befasst und im vergangenen Jahr hat er ein vielgelobtes Buch über das Guevara-Projekt, also auch über Che Guevara, vorgelegt. Gerd Köhnen hat sich für uns diesen ersten Che-Film von Soderbergh angeschaut. Herr Köhnen, unsere Kritikerin Anke Lewicke sagt ja nun, man bekommt in diesem Film die Revolution als Arbeit vorgeführt. Man sieht den Menschen Che hinter diesem ganzen Mythos, hinter der Fototapete Che Guevara. Also leistet der Film so etwas wie eine Entzauberung der Ikone Che? Nein, dazu kommt der Film ihm eigentlich, finde ich, gar nicht nahe genug. Ich finde es ein sehr eindimensionales Porträt eines Heroen, großteils. Ja, ist das ja auch mehr so hindeklamierter Revolutionslyrik. Also der Mensch wird für mich eigentlich nicht wirklich sichtbar in diesem Film und das ist ein bisschen meine Enttäuschung. Dann sagen Sie uns, was Ihnen fehlt an diesem Che Guevara des Films. Der Film hält sich ja im Grunde an seine nachträgliche stilisierte Erzählung dieser kubanischen Revolution. Schon die Originaltexte, die man in Auszügen wenigstens kennt, das wirkliche Original seines kubanischen Tagebuchs kennen wir ja nicht, ist ja viel gebrochener, viel weniger so geradlinig. Und wenn man seine Gedichte, seine privaten Aufzeichnungen, seine Briefe an die Eltern, da kommt er einem ja näher. Und dieser ganze Erzählton fehlt. Es ist also irgendwie alles sehr stromlinienförmig begradigt. Ich staune über das, was Sie sagen. Ich habe zum Beispiel in der eigentlich sehr guten Filmzeitschrift EPD Film gelesen, ein Vorzug dieses Films sei es, dass die kubanische Revolution nicht vom Ende her von heute aus erzählt wird, wo man viel weiß über das Scheitern letzten Endes, sondern aus den Ereignissen selbst heraus, aus der Euphorie dieser Revolution selbst heraus. Hat diese Euphorie bei Ihnen nicht gezündet? Nein, also es ist natürlich der Versuch, es aus der Situation heraus zu erzählen. Aber ich meine, man versteht ja die Situation nicht wirklich. Es wird ja einem nicht erklärt, wieso Fidel Castro zum Beispiel, der einen bewaffneten Aufstand gemacht hat, nach 2 Jahren freikam und dann von Mexiko aus diese Expedition startet. In so einer Eingangsszene deklamiert er so ja die Ausbeutung und die Unterdrückung herunter. Aber das Ganze kriegt irgendwie keine Patina, keine Feinheiten im Bild. Es wird zum Beispiel auch nicht erkennbar, das sage ich jetzt mal als Historiker, dass die eigentliche Revolution erstens ein Zusammenbruch dieses Regimes, ein innerer Zusammenbruch war und zweitens von einer sehr breiten Oppositionsfront getragen wurden. Die kommen alle nur so, ja, als Federfuchser und Quassler vor und die einzigen, die wirklich kämpfen, sind die Leute von Fidel Castro. Das ist so ganz einfach historisch nicht richtig. Eine entscheidende Frage an so einen Film ist ja, werden die durchaus verschiedenen Seiten dieser historischen Figur Che Guevara gezeigt? Ja, wir haben sehr großes ja dieses romantische Bild, Jesus mit der Knarre, wie Wolf Biermann mal gesungen hat. Und was daneben ja oft untergeht, ist, dass Che Stalin-Fan war, dass er für das Foltern und Ermorden hunderter kubanischer Häftlinge verantwortlich gewesen ist. Nun hat eine Zeitschrift geschrieben, dass der Film Che Guevara durchaus als Kommandeur zeigt, der auch Erschießungen, Exekutionen angeordnet hat. Das heißt, diese dunkle Seite taucht durchaus auch auf in dem Film? Nein, die taucht eigentlich nur in einer Szene auf, wo man sagt, da hätte jede Armee der Welt den entsprechenden erschossen. Das war ein Vergewaltiger, Räuber und so weiter. Ja, aber die einfachen Deserteure, die Leute, die undiszipliniert waren, die erschossen wurden, die kommen gar nicht vor. Auch dass Che selber ja in einer Initiationsszene für sich selbst, eine Erschießung eines inneren Verräters selber durchführt, wie man ja aus seinem authentischen Tagebuch weiß. Das alles ist alles sehr eigentlich weggezeichnet. Deutschlandradio Kultur, wir sind im Gespräch mit dem Publizisten Gerd Köhnen über den ersten Che Guevara-Film von Steven Soderbergh, der in dieser Woche in unsere Kinos kommt. Und ich will mal noch einen letzten Versuch machen, Herr Köhnen, diesen Film hochzuhalten. Die Neue Züricher Zeitung hat dazu geschrieben, filmisch habe das Werk allerdings einiges zu bieten, was jetzt die filmische Machart dieses Werks angeht. Und die Süddeutsche Zeitung hat in dieselbe Kerbe gehauen und geschrieben, das sei eines von Soderberghs kompromisslosen Filmexperimenten. Also es ist zumindest als Film ein interessantes Experiment. Das ist mit sehr cineastischen Mitteln gemacht, das sehe ich. Aber leider wird die Sache für mich eher langweilig gemacht. Dann halten wir vielleicht auch schon nach Alternativen, Herr Köhn. Gibt es denn andere Che Guevara-Filme, zu denen Sie sagen, die sind bei weitem spannender? Naja gut, diese kitschigen Passagen aus den Motorcycle Diaries, das war im Grunde natürlich eine romantische Neuerfindung. Das kann man nicht wirklich als Gegenstück dagegen halten. Das war Walter Salles, soweit ich mich erinnere, 2004. Genau, ja. Ich meine, das hat man sehr gerne gesehen. Man wollte das gerne so glauben. Der historischen Figur, auch dem jungen Che, ist man so nicht sehr nahe gekommen. Aber immerhin, als Film hat man das gut sehen können. Und ja, ich hatte mir von Steven Soderbergh einen wirklich guten Film über Che erwartet und bin ein bisschen enttäuscht. Nun gut, der zweite Teil kann sich noch steigern. Der zweite Teil wird dann im Juli zu sehen sein in unseren Kinos und sich mit der bolivianischen Zeit von Che Guevara beschäftigen. Che Guevara hat ja natürlich auch eine weltpolitische Rolle gespielt, wenn man nur mal an die große Kuba-Krise denkt, als die Welt ja tatsächlich am Rande eines atomaren Krieges stand. Wie reflektiert der Film denn diese ja auch abgründige Bedeutung dieser Figur? Ja, das tut er eben leider nur ganz am Rande. Das kommt irgendwo mal in einem Dialog vor, die Raketen. Aber dass Che es war, der die nach Kuba geholt hat, das war ja nicht ursprünglich die Idee der Sowjets. Und dass er auch sogar rhetorisch davon gesprochen hat, wenn sie angegriffen worden, dann hätte man sie auch abfeuern müssen auf die Stadt New York. Das alles kommt so nicht vor. Und insgesamt seine Rolle als so ein imaginärer Weltrevolutionär, der ja auch gar nicht nur auf Lateinamerika sich beschränkte, das ist irgendwie sehr zurückgestutzt auf, ja, dann fast doch kammerspielartig, diese kubanische Revolution, die natürlich der Ausgangspunkt war, aber für die große Statur Ches als einem Weltrevolutionär par excellence ist das zu klein bemessen, würde ich sagen. Wenn wir nochmal auf die Filmgeschichte schauen, dieser große linksromantische Che-Mythos, wenn man nur mal an Jean-Paul Sartre denkt, der Che mal den vollkommensten Menschen überhaupt genannt hat, und wenn man an die umfassende kommerzielle Vermarktung dieser Figur denkt, welchen Anteil hatten denn Filme an der Entstehung dieses Mythos? Ja, natürlich, diese frühe Omar Sharif-Verfilmung hatte ihren Anteil daran, aber ich denke, es ist nicht in erster Linie über einen Film gelaufen. Das war schon eine Mythologie, die sich damals über das Medium dieser neuen Linken und dieser lateinamerikanischen Bewegung entwickelt hat, dann irgendwo von der Popindustrie aufgegriffen worden. Es war ja erstaunlich, dass es nicht so leicht war, jedenfalls in den USA schon gar nicht, das Geld für diesen Film zusammenzubekommen. Und für mich ist es, auch wenn ich die Geschichte des Films verfolgt habe, sehr stark fast mehr ein Film des Hauptdarstellers Benicio del Toro, der auch den Großteil des Geldes irgendwie aufgetrieben hat. Und ich glaube, er wollte sich selbst dort in die lateinamerikanische Filmografie als Che einschreiben. Und also es ist sehr stark und vielleicht zu sehr ein Film von ihm über ihn selbst geworden. In Lateinamerika passt der Film ja vielleicht sehr gut ins Bild. Dort gibt es ja seit einigen Jahren eine Che Guevara-Renaissance, was zu tun hat mit den vielen linken Regierungen, die dort an der Macht sind und sich zum Teil ja sehr stolz auf das Erbe von Che Guevara berufen. Meinen Sie, dass die Ausrichtung dieses Films damit etwas zu tun hat, mit diesem politischen Umfeld? Ja, Che ist ein lateinamerikanischer Mythos und das ist ein etwas anders noch gefärbter Mythos als das westliche Pop-Idol. Da rangiert er in einer Reihe, was weiß ich, mit Simon Bolivar oder anderen historischen Helden Lateinamerikas. Das hat sicher damit zu tun. Benicio del Toro stammt aus Puerto Rico und das Ganze ist ja mit mehr in der spanischsprachigen Welt, ist ja auch ein spanischsprachiger Film ursprünglich. Und da gehört es natürlich irgendwo rein und da gehört es hin. Aber für mich als Historiker muss ich sagen, die Konturen werden dadurch nicht wirklich sichtbarer. Und wenn ich das so arrogant sagen darf, mein Che, der sehr viel abgründiger war und gebrochener war, für mich jedenfalls interessanter als der, den ich da gesehen habe. Am Donnerstag kommt Che Revolution in unsere Kinos, der erste der beiden Che-Filme von Steven Soderbergh. Der zweite Teil, Che Guerilla, wird dann am 23. Juli folgen. Die Che-Biografie, das Che-Buch von Gerd Köhnen, ist bei Kiepenheuer und Witsch erschienen. Es heißt Traumpfade der Weltrevolution, das Guevara-Projekt. Herr Köhnen, ich danke Ihnen für das Gespräch. Danke, Herr Mayer.